go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Eigentlich wollte ich meine erste Folge mit Bafta Sabo zum Thema Überausbeutung machen, aber gerade ist ja auch ein weiteres Thema aktuell, die Reform der Schuldenbremse und der Blankoscheck für die deutsche bzw. auch die europäische Aufrüstung. Und dazu spreche ich heute mit Hannes Dreger. Hallo Hannes. Hallo. Ja, Hannes Dreger ist 1983 geboren, hat in Münster Politikwissenschaft studiert. Er ist Mitglied der Linken in Düsseldorf und arbeitet für die EU-Abgeordnete Özlem Alev Demirel, der Partei Die Linke im Europaparlament. Die ist Sprecherin für Arbeitsmarkt-, Sozial-, Friedens- und Sicherheitspolitik. Und in diesem Rahmen befasst sich Hannes auch beruflich kritisch mit Aufrüstung, die ja auch auf EU-Ebene eine große Rolle spielt. Hannes und ich haben uns geeinigt, dass ich erstmal ein bisschen darlege, was ist denn jetzt eigentlich die Situation mit dieser komischen Schuldenbremse oder was ist denn das überhaupt? Weil das ist ja eigentlich jetzt nichts, womit man sich im Alltag jetzt so mega viel beschäftigt. Also die Schuldenbremse ist eine Regel im Grundgesetz, in Artikel 109 und in Artikel 115 geregelt. Das heißt, der Bund darf nur im geringen Umfang neue Schulden aufnehmen, bis zu 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Die Länder dürfen grundsätzlich gar keine Schulden aufnehmen, müssen also einen ausgeglichenen Haushalt haben. Ich glaube, wir sehen es auch, zumindest in Berlin, auch diese 3 Milliarden Kürzung, die das gegeben hat, die sind direkt die Folge davon. Die einzige Ausnahmeregelung gibt es für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notlagen. Diese Regelung wurde 2009 durch die Föderalismusreform 2 eingeführt und ist 2011 für den Bund und seit 2020 für die Länder verbindlich. Das vorgebliche Ziel der Schuldenbremse ist, die staatliche Neuverschuldung zu begrenzen und einen langfristig ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Jetzt sehen wir die neue Bundesregierung, wahrscheinlich eine Koalition aus CDU und SPD unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz, hat eigentlich nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Also seit Jahren reden wir über einen angespannten Haushalt. Letztlich ist eigentlich die Ampelkoalition auch schon an der Frage gescheitert, wie ist die Aufrüstung zu finanzieren? Die SPD wollte ein bisschen ohne Sozialkürzungen, die FDP wollte mit ganz doll und naja, die Grünen standen irgendwo so dazwischen, aber im Zweifelsfall natürlich für die Sozialkürzung. Und ja, in einer schrumpfenden Wirtschaft, angespannte Haushaltslage, aber jetzt angeblich den besonderen Druck in Aufrüstung finanzieren zu wollen, gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, man muss Schulden aufnehmen. Also schon das Sondervermögen Bundeswehr in 2022 war ja schon ein entsprechender Schritt, also auch eine Umgehung der Schuldenbremse eigentlich, indem man diese 100 Milliarden Sondervermögen auch noch ins Grundgesetz geschrieben hat. Letztlich waren sich alle einig, also inklusive der AfD, ausgenommen der Partei Die Linken von den Parteien, die im Bundestag sind, man muss jetzt in mehr Rüstung investieren und dementsprechend kurz nach der Wahl, obwohl vorher noch alle gesagt haben oder zumindest Merz gesagt hat, nee, Schuldenbremse lassen wir unangetastet, steht es jetzt also fest. SPD und CDU haben darüber gesprochen, erst über Sondervermögen und jetzt über diese Schuldenbremselockerung für Rüstung. Bis zu 1% des Bruttoinlandsprodukts müssen aus dem Haushalt gedeckt werden. Das wären derzeit ungefähr 44 Milliarden Euro, wenn ich richtig informiert bin. Danach sozusagen sollen alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit Verteidigung, jetzt nach dem Deal mit den Grünen auch noch Nachdienste, Zivil- und Bevölkerungsschutz und die Hilfen für die Ukraine über 1% liegen, dann von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Darüber hinaus ist dann sozusagen eine uneingeschränkte Kreditfinanzierung möglich und auch die Bundesländer dürfen sich wohl dann bis zu 0,35% des BIP jährlich verschulden. Das wären in Berlin ungefähr 0,5 Milliarden, also eigentlich quasi nichts. Und zusätzlich soll es noch ein Sondervermögen für Infrastruktur geben, wo jetzt auch ein bisschen was für Klimaschutz und ein bisschen was für die Länder abgezwackt werden soll. Tja, nur das muss halt durchs Grundgesetz oder durch eine Änderung des Grundgesetzes beschlossen werden. Und dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Das bedeutet, derzeit nach den Wahlergebnissen vom 23. Februar dem CDU, CSU und SPD müssen auch die Grünen und die Linke zustimmen. Das gefällt natürlich jetzt dem Merz gar nicht. Es gibt ja dieses Kooperationsverbot mit der AfD und der Linken. Und deswegen würde er es gern ohne die Linke machen. Nicht zuletzt hat er dann doch vielleicht Zweifel, ob die Linke dem zustimmen würde. Und deswegen soll es der alte Bundestag noch beschließen, bevor der neue zusammentritt, und somit sollen sozusagen die politischen Realitäten umgangen werden. Hannes, meine erste Frage an dich. Bist du eigentlich überrascht, dass jetzt doch plötzlich Geld da ist, wenn es um Aufrüstung geht, nachdem man uns nun über 10 Jahre lang gesagt hätte, man könne bei Strafe des Untergangs keine weiteren Schulden aufnehmen? Nein, überhaupt nicht. Also, ich meine, die Herrschenden können das im Prinzip drehen und wenden, wie sie wollen. Am Ende müssen sie sich die Frage gefallen lassen, die nicht nur von Leuten gestellt werden, die Politik, so wie wir, sehr nah verfolgen, sondern auch Leute, die das vielleicht nur am Rande alles so verfolgen. Von denen müssen sie sich die Frage zurecht stellen lassen, warum ist plötzlich so viel Geld für Aufrüstung da, während über Jahre eben kein Geld da war für Soziales. Und ich sehe hier durchaus auch Parallelen zu den 2000er Jahren. Vielleicht nochmal kurz einen Rückblick. Das war ja die Hochzeit der Agenda 2010, ne? Und der Druck auf den Sozialstaat war damals besonders hoch. Es war quasi konsensual innerhalb der herrschenden Klasse, dass man jetzt den Sparstift ansetzen muss, überall, wo Ausgaben für den Sozialstaat getätigt worden sind. Und also es gab da diesen berühmten Spruch von dem damaligen SPD-Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, der gesagt hat, wir müssen sparen, bis es quietscht, ne? Und das Interessante war damals schon, dass dieses Lügengebäude 2008 zusammengefallen ist. Was ist damals passiert? Es kam die Bankenkrise und das war ein ähnliches Moment, wo also über Nacht dann plötzlich hunderte Milliarden Euros mobilisiert worden sind, um die Banken zu retten. Und das war wirklich einen Einschnitt auch, eine Hegemoniekrise des Neoliberalismus. Und ich glaube, das erleben wir jetzt wieder in Zeitraffer. Ich meine, es ist wenige Tage her, dass Friedrich Merz zum Thema, oder wenige Wochen her, dass Friedrich Merz zum Thema Bürgergeld gesagt hat, das Geld regnet nicht vom Himmel, ja. Und jetzt sind sie eben dabei, innerhalb von kürzester Zeit eben diese Milliardensummen zu mobilisieren, um die Hochrüstung voranzutreiben. Und ich glaube, dieser deutliche Widerspruch, den müssen wir, ich sag mal jetzt die fortschrittlichen Kräfte in der Gesellschaft, den müssen wir auch immer wieder bringen. Ne? Also beispielsweise, ne, Krankenhäuser sind völlig im Notstand, die Pflegekräfte verdienen zu wenig und die Patientinnen, Patienten werden schlecht gepflegt. Und dafür ist kein Geld da, aber über Aufrüstung wird man eben sich sehr, sehr schnell einig zwischen den regierenden Parteien. Und um das nochmal zu verdeutlichen, ich meine, was jetzt geplant ist, ist ja, wir haben ja schon einen ziemlich großen Rüstungshaushalt, und alles, was jetzt obendrauf kommt, wird jetzt quasi über Schulden gemacht. Also ich gehe davon aus, dass der jährliche Rüstungshaushalt sich etwa so auf 100 Milliarden Euro erstmals vorläufig einpendeln wird. Und ich finde es wichtig, da auch mit konkreten Zahlen zu argumentieren, dass das greifbarer ist für die Leute. Also die Linksfraktion hat irgendwann mal ausgerechnet, dass etwa 20 Milliarden Euro pro Jahr nötig wären, um jedem Kind in allen Kitas und in allen Schulen ein kostenloses Mittagessen bereitzustellen. Ne? Also das ist ja sozusagen nur ein Bruchteil von dem, was jetzt in die Hochrüstung fließt. Oder auch zuletzt, ne, diese Preissteigerung jetzt beim 49-Euro-Ticket, das hat dem Staat 1 Milliarde Euro pro Jahr eingebracht, ne? Also das zeigt sozusagen die Proportion. Genau, also das sind diese Sachen, die wir fordern oder die auch andere fordern, die eigentlich selbstverständlich sind, Bekämpfung von Kinderarmut und so weiter. Wenn man das neben dem stellt, was jetzt geplant ist, dann ist völlig klar, dass das Peanuts sind. Und der politische Wille fehlt, um das umzusetzen. Und deswegen ist da dringend geboten, auch konkret gegen diese Hochrüstungspläne zu argumentieren. Ja. Wie sind denn die Pläne der angehenden CDU-SPD-Koalition unter Friedrich Merz zu bewerten? Also vor 2 Monaten hätten wir wahrscheinlich alle gedacht, die Linke fliegt aus dem Bundestag. Und jetzt wäre sie theoretisch zumindest, wenn sie jetzt nicht so umgangen worden wäre, in der Lage, eine Grundgesetzänderung zu blockieren. Es wurde ja jetzt ja auch geklagt, ist abgewiesen worden. Bei sozialismus.de hat der Rechtswissenschaftler Andreas Fisan auch einen kurzen Kommentar dazu geschrieben gehabt, aus dem, glaube ich, deutlich wird, dass auch die Gerichte sozusagen sich jetzt nicht alle ihrer Möglichkeiten bedienen, wieder zu reagieren gewesen wäre, sondern dass da durchaus auch im Grunde genommen eine politische Entscheidung getroffen wurde. Aber wie schätzt du es denn ein? Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Schuldenbremse jetzt durch den alten Bundestag und auch noch durch den Bundesrat geprügelt wird? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, ne? Wir sind ja jetzt Montagabend, einen Tag vor der Abstimmung. Und dadurch, dass sich SPD und CDU geeinigt haben mit den Grünen, ist sozusagen im Bundestag die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das quasi positiv abgestimmt wird. Im Bundesrat sieht es auch so aus. Wir haben jetzt heute eine Meldung reinbekommen, dass es gab ja noch dieses Problem mit den Freien Wählern in Bayern. Die haben sich aber jetzt geeinigt und werden dem, also das Bundesland Bayern wird dem eben auch zustimmen. Und deswegen glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das einfach jetzt in dieser Woche auch durchgehen wird. Ja, wie ist denn da jetzt das Verhalten von FDP und Grünen zu bewerten? Also, ich sag mal, auch aus einer bürgerlichen Sicht heraus ist es ja vielleicht schon doch eher fragwürdig, mit einer abgewählten Mehrheit eine Grundgesetzänderung durchzupeitschen. Wie stehen FDP und Grüne zu dem Ganzen? Ja, ich meine, ich fange mal bei den Grünen an, ne? Das ist sozusagen, also mich hat es nicht überrascht. Manche hat es ja überrascht, dass die Grünen als ehemalige Friedenspartei sich da so vehement dann doch haben einkaufen lassen. Ich würde es gar nicht einkaufen lassen benennen, weil wenn man sich das genauer anschaut, waren die Grünen ja nicht die Bremser in der Debatte um Aufrüstung, sondern eher die Scharfmacher, ne? Wir haben ja jetzt auch erlebt in dem Verhandlungsergebnis, dass die Grünen sich durchgesetzt haben in der Verschärfung der Ausstattung von Geheimdiensten, also quasi eine Aufrüstung der Geheimdienste. Das haben die sozusagen noch mit reinverhandelt. Das wollten SPD und CDU gar nicht. Und sie haben ja auch schon im Vorfeld, sie wollten ja eigentlich noch mehr. Sie haben im Vorfeld gesagt, sie wollen, dass nicht schon bei 1% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung quasi dann auf diese neuen Schulden zugegriffen wird, sondern erst ab 1,5%. Das heißt, im Umkehrschluss würde das dann natürlich nochmal den Druck weiter erhöhen auf den regulären Haushalt, was dann auch zu Verschlechterungen natürlich geführt hätte erstmal. Und deshalb, genau, haben die Grünen da eine ziemlich negative Rolle gespielt. Bei der FDP, ich würde mal so sagen, ich glaube, wenn die FDP jetzt noch irgendwie in Regierungsverantwortung eingebunden wäre, dann würden sie das wahrscheinlich auch mittragen. Jetzt ist es so, dass sie sozusagen ohne jetzt groß sich weit aus dem Fenster zu lehnen, können sie einfach an der reinen Lehre, ich sag mal, ihres Neoliberalismus festhalten, dass sie sozusagen jede neue Form von Schuldenaufnahme eben irgendwie ablehnen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die FDP sich da jetzt quasi einen schlanken Fuß macht. Genau, so würde ich die beiden Parteien erstmal einschätzen. Ja, ich glaube, über die AfD müssen wir gar nicht reden. Also nicht nur, dass es Faschos sind, sie sind ja auch eigentlich für Aufrüstung. Also die haben da prinzipiell jetzt kein Problem. Ich habe den Eindruck, dass sie jetzt eher ein bisschen Theater spielen. Bleibt als letzte Kraft im Bundestag, auf die man noch einigermaßen Hoffnung setzen könnte, vielleicht die Linke. Wie ist deren Verhalten und wie ist dieses einzuschätzen? Ja. Vielleicht noch mal zwei Sätze zur AfD, weil ich das auch wichtig finde, ne? Die AfD geriert sich ja jetzt auch ein Stück weit als Opposition zu diesem Aufrüstungsprogramm. Aber wenn man sich das genauer anschaut, ne, die argumentieren in keiner Zeile gegen die Aufrüstung. Die argumentieren eigentlich nur gegen das sozusagen Schuldenmachen und sagen noch dazu, dass man ja diese ganze Hochrüstung ja viel besser finanzieren könnte, indem man angebliche hunderte Milliarden von Euros einsparen kann bei der sogenannten Migrationshilfe. Ne? Das ist sozusagen deren Argumentation. Und die können auch gar nicht anders, weil sie können sich, wenn sie sozusagen wirklich ich sag mal, langfristig die Machtfrage im Staat stellen wollen. Und die haben ja schon sozusagen auch waschechte Faschisten, die auch Strategien haben. Dann können sie sich das nicht verscherzen mit dem, ich nenne es jetzt mal militärisch-industriellen Komplex in Deutschland und auch nicht mit der Generalität. Deswegen eiern sie eigentlich rum, es fällt nur noch keinem auf. Aber das finde ich trotzdem nochmal wichtig zu betonen, dass die AfD also da auch eine. Dass man da genauer hingucken muss. Das Zweite ist die Linke, wichtige Frage. Also die Linke wird also in der Fraktion im Bundestag, werden sie diesem Paket nicht zustimmen. Das finde ich auch nochmal wichtig, weil Es gab zwischendurch natürlich schon auch Töne, die mir nicht so gefallen haben. Mich hat vor allem gestört, dass man lange Zeit, also diesen ersten Tagen, nachdem Merz sein Aufrüstungsprogramm verkündet hat, dass man da ein Stück weit noch so Signale gesendet hat, so nach dem Motto, jetzt bitte verhandelt doch auch mit uns. Wir sind zwar gegen Aufrüstung, aber verhandelt doch mit uns über die Abschaffung der Schuldenbremse. Und man hat eigentlich gar nicht realisiert in diesen Kreisen, dass der Zug eigentlich längst so abgefahren ist, wie er jetzt abfährt. Genau, das hat mich gestört. Und das andere ist natürlich schon auch, die Linke regiert in zwei Bundesländern mit, einmal in Bremen und einmal in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist bisher, gibt man sich da sehr verhalten. Es gibt keine klaren Äußerungen, wie man sich da jetzt verhält. Also die Linke kann ja in der Landesregierung sagen, wir sind dagegen. Dann sagt die SPD in der Landesregierung, wir sind dafür. Und dann wäre am Ende eine Enthaltung die richtige Konsequenz. Aber das ist jetzt sozusagen momentan noch unklar, wie sich die Linke da verhält. Es gibt aber auf jeden Fall auch ziemlichen Druck von der Parteibasis aus. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo ich auch herkomme, auf dem Landesparteitag einen ziemlich weitreichenden Beschluss gefasst. Der wurde übrigens einstimmig befasst. Wo wir ganz klar dieses Hochrüstungsprogramm ablehnen und zusätzlich eben auch durchargumentieren, was das alles für die Gesellschaft heißt. Also ein ziemlich klarer Beschluss. Und ich denke, dass das sozusagen jetzt auch nochmal notwendig sein wird im Hinblick auf die Regierungssozialisten in der Partei. Ja, auch gerade von den Silberlocken gab es ja auch entsprechende Töne, dass Dietmar Bartsch auch Landesverband Mecklenburg-Vorpommern nochmal die Frage aufgeworfen hat, ob man sich nicht vielleicht doch in der Frage der Waffenlieferung nochmal unterhalten müsste. Gysi hat so einen kryptischen Tweet abgesetzt über die Verteidigung der Demokratie und so weiter und so fort. Aber in der Frage zumindest dieses Pakets ist die Haltung bei denen jetzt klar, aber Mecklenburg-Vorpommern, ja, schwieriges Pflaster, sehr reformerdominiert und die lassen sich ja auch offen gestanden mit ja, am Nasenring durch die Manege ziehen von der SPD dort. Naja, Merz hat ja auf jeden Fall angekündigt, dass er auch nach dieser Reform, wo es natürlich jetzt plötzlich so Zeitdruck gibt, auch nochmal über eine allgemeine Reform der Schuldenbremse sprechen will. Man las zum Beispiel zwischenzeitlich auch über eine Expertenkommission, die dann Vorschläge zur Reform der Schuldenbremse ausarbeiten soll. Also da haben wir in Berlin ja auch Erfahrung mit Expertenkommissionen. Die richtet man dann ein, wenn man ein Thema begraben möchte. Beispielsweise Deutsche Wohnen und Co. enteignen, musste das leidvoll erfahren. Die Schuldenbremse ist ja vor allem ein Instrument, um die Verteilungsfrage zu entpolitisieren und sie zu einer juristischen Frage zu machen, also ein Mittel im Klassenkampf, um Druck auf den Sozialstaat ausüben zu können und einen Sachzwang zu installieren. Die Schuldenbremse ist also Teil des neoliberalen Umbaus des fordistischen Wohlfahrtsstaats. Das politische Zentrum hat sich hinter die entsprechende Ideologie gestellt, vollkommen von SPD über Grünen bis hin zur AfD, die jetzt streng genommen nicht Teil des politischen Zentrums sind, aber es auf jeden Fall gerne werden wollen. Auch in der CDU haben ja derzeit die absoluten neoliberalen Hardliner das Sagen. Okay, du hast es ja schon ausgeführt, jetzt so ein bisschen. Es hat sich jetzt praktisch gezeigt, dass die Schuldenbremse selbst den Zwecken der Herrschenden nicht mehr entsprechen und nicht mehr zeitgemäß sind und zumindest teilweise fallen müssen. Und das freut natürlich jetzt einige im sogenannten progressiven Lager so ein bisschen. Aber fällt denn die Schuldenbremse eigentlich wirklich? Also der Handlungsdruck aus CDU-CSU-Sicht ist dann ja nicht mehr sonderlich groß, dieses Versprechen irgendwie wahrzumachen. Glaubst du, dass Merz dann zu seinem Wort stehen wird, wenn erstmal die Frage der Aufrüstung durch ist? Und wie wahrscheinlich ist denn eine weitere Reform der Schuldenbremse? Ja, ich sehe das so wie du. Also das wird nicht kommen. Das ist jetzt quasi ein Instrument, so ähnlich wie wir das schon erlebt haben in Berlin, wo es um den Volksentscheid ging gegen Deutsche Wohnen und Co. Wird jetzt hier auch so eine Kommission eingesetzt, um da ein Stück weit auf Zeit zu spielen. Und in 2 Jahren fragt da keiner mehr so richtig nach. Ich fand aber den Hinweis nochmal wichtig von dir, ne? Die Frage der Schuldenbremse, wie hat sich das eigentlich so entwickelt? Also es war ja bis in die 2010er Jahren absoluter Konsens innerhalb der herrschenden Klasse, pro Schuldenbremse zu sein. Und das hing natürlich vor allem damit zusammen, wie du auch schon ausgeführt hast, dass man den Druck auf den Sozialstaat möglichst hochhalten wollte, um möglichst wieder neue Verteilungsspielräume auch zu generieren, um die Unternehmenssteuern zu senken, die Konzernsteuern zu senken. Und das wurde ja dann auch gemacht. Und das war sozusagen Teil dieser ganzen neoliberalen Ära gewesen. Und das war einfach ein Konsens. Und dieser Konsens innerhalb der herrschenden Klasse, der spiegelt sich natürlich auch wieder in der medialen Berichterstattung und der spiegelt sich auch wieder in den Parteien, die da sozusagen hinterstehen. Also SPD und Grüne waren damals ja auch klare Befürworter, ne? Das wollen sie jetzt natürlich nicht mehr so gerne hören, aber das ist sozusagen Ausdruck davon gewesen, dass es eben so einen starken Druck auch gab. Und ich muss dazu sagen, ne, selbst Teile der Linken, es gab den Fall in Sachsen, 2013 war das, glaube ich, wo Teile der sächsischen Landtagsfraktion für die Einführung der Schuldenbremse in die Landesverfassung gestimmt haben. Dafür brauchte man damals auch eine Zweidrittelmehrheit. Das ist alles so ein Ausdruck davon, dass es damals einen großen Konsens gab. Und dieser Konsens begann aber dann, glaube ich, so in den 2010er Jahren langsam, aber sicher zu bröckeln. Das heißt also, dass Teile der Herrschenden schon gesehen haben, okay, wir brauchen in gewissen Bereichen doch Investitionen, um in diesem globalen Standortwettbewerb eben auch mitzuhalten, ne? Wir haben ja jetzt in den USA erlebt mit Biden, der hat ja eine massive, expansive Investitionspolitik betrieben und die hat er natürlich nicht betrieben, um den Ärmeren irgendwie zu helfen, sondern da ging es halt vor allem darum, dass der Industriestandort gestärkt wird, dass bestimmte Industrien Schübe bekommen über Investitionsprogramme. Und das haben die Herrschenden bei uns natürlich auch aufmerksam beobachtet. Und das führte mit dazu, dass da diese Hegemonie oder dieser Konsens für die Schuldenbremse aufgehoben worden ist. Und der zweite Faktor, der ist, glaube ich, sogar noch viel wichtiger, das ist einfach die Zuspitzung der imperialen Staatenkonkurrenz, dass quasi die Konkurrenz der Staaten um Rohstoffe, um Handelswege, um Absatzmärkte, dass diese Konkurrenz sich eben massiv zuspitzt. Und ein Ausdruck davon, um zu sehen, wie sich das zuspitzt, sind natürlich immer die Rüstungsausgaben, ne? Also es gibt so ein Institut, das nennt sich SIPRI, das sitzt in Schweden. Die gucken sich einmal im Jahr an, wie viel Geld insgesamt für Rüstung ausgegeben wird von allen Staaten zusammen. Und die stellen quasi jedes Jahr fest, in den letzten 10 Jahren, dass diese Rüstungsausgaben mal wieder gestiegen sind, ne? Aktuell liegen wir bei 2,3 Billionen Euro jährlich. Sozusagen, da kann Deutschland nicht daneben stehen und einfach sehen, wie der Rest der Welt immer weiter hochrüstet, sondern sie machen natürlich damit auch von Anfang an. Aber irgendwann bist du natürlich bei einem Punkt, wo du wahrscheinlich dann darüber nachdenken musst, wie du zusätzliche Milliarden mobilisieren kannst unter Aufhebung oder zumindest Reform der Schuldenbremse. Und diese beiden Aspekte, ne, Stärkung des Investitionsstandortes Deutschlands und quasi Mitspielen in dem großen Ring der großen Mächte durch Rüstung, diese beiden Aspekte, die haben, glaube ich, zu einem Umdenken geführt, weshalb da jetzt quasi so eine Lockerung gemacht wird. Und dann aber diese Lockerung, die jetzt gemacht wird, diese Lockerung der Schuldenbremse, die ist ja spezifisch quasi genau ausgerichtet auf die Interessen des Kapitals. Man schließt aus, dass mit der Auflockerung der Schuldenbremse quasi jetzt Investitionen gemacht werden in Sozialstaat, in Rente oder sonst wie wichtigen Dingen. Das schließt man ja aus. Und das ist quasi genau das, was jetzt auch von Kapitalseite sehr positiv aufgenommen wird. Und deshalb ist meine Erwartung auch, das ist sozusagen ein zusätzlicher Grund, warum ich erwarte, dass auch die Mehrheit im Bundestag, die Zweidrittelmehrheit und auch die Zweidrittelmehrheit im Bundesrat sehr wahrscheinlich ist. Ja, letztendlich darf man nicht vergessen, dass ja auch der Sinn der Schuldenbremse, nämlich Druck auf den Sozialstaat auszuüben, durch diese Ausnahmeregelung überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Im Gegenteil, wenn man jetzt so hunderte Milliarden Kredite aufnimmt, dann sind natürlich auch entsprechende Zinsen dafür zu zahlen. Die sind aus dem regulären Haushalt zu zahlen und natürlich dann an anderer Stelle wieder einzusparen. Und wenn jetzt tatsächlich solche Summen bewegt werden, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht nur Deutschland jetzt auf dem Kreditmarkt vorstellig werden wird, um ein paar zusätzliche 100 Milliarden aufzunehmen, sondern auch andere werden das tun, dann werden auch diese Zinsen steigen und damit auch die Zinsen für die bisherige Verschuldung, die es ja schon auch gibt, ne? Also diese knapp 60% des BIPs, mit Deutschland natürlich sehr, sehr gering verschuldet ist. Also ne, diese Warnungen vor Überschuldung sind natürlich totaler Quatsch, wenn man sich allein anguckt, um wie vielfaches die USA sich beispielsweise ihres BSP verschuldet haben und auch andere europäische Länder wie Frankreich, Großbritannien und so weiter und so fort. Aber das wird den Druck ja nochmal erhöhen. Ich finde auch wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es in den letzten Jahren auch schon zu beobachten war. Also auch in Deutschland ist ja jetzt ja Aufrüstung auch nichts Neues. Also Ja. jetzt hat sich sozusagen so ein bisschen die Ausrichtung geändert von einer Einsatzarmee hin zu wieder Territorialverteidigung, wo jetzt ein Schwerpunkt gesetzt werden soll. Aber die Ausgaben für die Bundeswehr und Co., die steigen ja eigentlich schon seit, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren. Und das Sondervermögen lag schon 2022, lag schon vorbereitet in der Schublade im Verteidigungsministerium. Das weiß man inzwischen. Und auch diese Idee, bis zu 1% des BIPs auszunehmen, das war ja was, was auch im Verteidigungsministerium ausgearbeitet worden ist und was anscheinend dann Pistorius als der amtierende Minister dann da auch mit in die Sohle eingebracht hat. Ich würde Ja. sagen, wir müssen uns, glaube ich, nichts vormachen. Also wenn das politische Zentrum aufrüsten will, dann wird Aufrüstung kommen. Ob nun mit einer Schuldenbremse oder ohne. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was heißt denn das jetzt materiell? Also was wird denn da jetzt alles angeschafft werden? Wo soll dieses Geld denn fließen? Wir haben jetzt schon gehört, okay, ein kostenloses Mittagessen, Infrastruktur, Gesundheit, ins Jugendhilfesystem, in kommunale Investitionen, also all das, was super wichtig wäre und wo wir überall sehen, was weiß ich, Wohnungsbau, also die Liste ist ja eigentlich endlos, da schon mal nicht. Aber was ist denn jetzt geplant mit dieser Kohle? Ja, genau. Also vielleicht einmal nochmal vorweg. Es gibt ja neben dieser Flatrate-Aufrüstung, da ist ja mit in dem Paket drin das sogenannte Infrastruktur-Sondervermögen. Ne? Und da ist, glaube ich, noch nicht 100% klar, wie, wo, welche Gelder wo eingesetzt werden. Also das Volumen ist ja 500 Milliarden. Aber es gibt auf jeden Fall deutliche Hinweise darauf, dass ein Großteil oder zumindest ein Teil davon auch verwendet werden soll, um die Verkehrsinfrastruktur kriegstüchtig zu machen. Das heißt also, dass da dann eben Brücken so befestigt werden, dass da eben auch schwere Panzer drüber rollen können. Das ist auch geografisch sehr stark, also die Gedankenspiele, die jetzt laufen, ist geografisch alles sehr stark auf den Osten ausgerichtet Ah, und überraschend. überraschend, genau. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal unter einem antimilitaristischen Aspekt genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe da jetzt noch nicht so viel zu gelesen, muss ich sagen, aber es gibt gewichtige Stimmen, die sagen, dass da auf jeden Fall auch eine Menge Militarisierung mit drinsteckt. Ich habe letztens auch von einer Kollegin gehört, die aus dem gewerkschaftlichen Bereich ist, dass sie auch in diesem ganzen Krankenhausbereich da Kontakt hat zu Kolleginnen und Kollegen, die sich da auch Sorgen machen über die Kriegstüchtigkeit des Milit also die ja die Militarisierung letztendlich des Gesundheitswesens, dass man da ja auch eine Menge dass da noch eine Menge ja Pläne existieren und auch teilweise schon andiskutiert werden, wie man da eben das Gesundheitssystem umbauen kann. Und ich befürchte, dass in diesem Infrastruktur-Sondervermögen auch drin steckt, dass da eben auch in die Richtung Mittel fließen. Das ist natürlich was völlig anderes, als was wir wollen, ne? Wenn wir sagen, wir wollen Geld ins Gesundheitssystem investieren. Genau, aber du hattest es ja auch schon so ein bisschen angerichtet. Vielleicht gehe ich da noch mal kurz drauf ein. Diese Frage, wird damit die Bundeswehr wieder ein Stück weit weg von diesem Anspruch, den gab es ja in den 2000er Jahren vor allem, hin zu einer Interventionsarmee, dass man überall out of area am besten zwei oder dreimal in zwei oder drei Ländern gleichzeitig Krieg führen kann, dass man jetzt davon wieder ein bisschen wegkommt hin zur Territorialverteidigung. Ich würde dem, glaube ich, widersprechen, weil ich habe das Gefühl, dass, also es gibt ja jetzt, also klar, es gab eine Ausrichtung in die Richtung, aber gleichzeitig, wenn man sich anguckt, es gab so eine Studie, glaube ich, oder einen Artikel von der Informationsstelle Militarisierung, die sich schon mal so ein bisschen angeguckt haben, was soll denn da an neue Waffensysteme gekauft werden. Und da ist der Tenor auf jeden Fall der, dass viele Waffengattungen, die jetzt in der Diskussion sind, eben Angriffswaffen sind. So, ne? Und das würde ich auch so teilen, weil es ist ja gar nicht ausgeschlossen, dass Deutschland jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren gigantische Sprünge macht in Sachen Militarisierung und Aufrüstung und dieses neu angeschaffte Kriegsgerät dann eben tatsächlich auch genutzt wird, wo es gar nicht primär irgendwie um Russland geht, sondern zum Beispiel genutzt wird, um irgendwo im globalen Süden, in Afrika, doch wieder ein Stück weit mitspielen zu können. Und deswegen, genau, würde ich schon sagen, dass die Gefahr hoch ist, dass damit eben auch Kriege vorbereitet werden. Genau, und ansonsten, ja, weiß ich, ob das jetzt der richtige Punkt ist. Ich hätte gern sonst noch mal ein bisschen was zu den gesellschaftlichen Folgen dieser ganzen Aufrüstung gesagt. Wäre das jetzt Können der wir gerne richtige drüber Punkt? sprechen. Ich meine, die Diskussion beispielsweise um die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ja auch gerade sehr aktuell. Du hast jetzt auch gerade schon die Militarisierung des Gesundheitswesens angesprochen, Infrastrukturausgaben, die sich danach richten sollen, welche Brücke denn panzertauglich gemacht werden soll. Wahrscheinlich geht es dann beim Bahnnetz um Ähnliches. Was gibt es da noch? Genau, also ich finde es erstmal total wichtig, über auch den Rechtsruck zu sprechen, weil das ist ja auch parallel noch eine große Debatte. Es waren ja Millionen Menschen auch gegen die AfD auf der Straße vor wenigen Monaten. Und ich finde, das gehört hier mit rein. Also ich finde, das Aufrüstungsprogramm wird über kurz oder lang die AfD stärken und nicht schwächen, ne? Auch wenn die AfD jetzt quasi aus taktischen Gründen dieses Aufrüstungsprogramm ablehnt, ist völlig klar, dass diese massive Aufrüstung on the long term, also langfristig, auf jeden Fall der AfD in die Karten spielt. Wie meine ich das? Zum einen geschichtlich, ne? Militarisierung der Gesellschaft schwächt immer die fortschrittlichen Kräfte in der Gesellschaft, während es gleichzeitig auch ein autoritäres Denken mit befördert. Ich meine, der Bundeswehrprofessor Carlo Masala, der hat vor kurzem die Zeitenwende aller Lebensbereiche gefordert, ne? Und wenn man das so zu Ende denkt, was ist denn das eigentlich, die Zeitenwende oder die Militarisierung der Lebensbereiche? Ich meine, wenn wir jetzt überall sehen, wie diese Heldenstorys wieder auftauchen in jugendlich peppigen, aufgemachten Clips, wo dann wieder so eine Rückkehr auch da ist von so einer Soldatenverehrung, dann stärkt das natürlich gerade bei jungen Heranwachsenden so diese Einstellung, naja, die Bundeswehr, wenn die so effektiv ist und so angepriesen wird als so ein Lösungsmittel, dann könnte das ja vielleicht auch für andere gesellschaftliche Bereiche funktionieren, also dieses Prinzip von Befehl und Gehorsam. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was das in dem Bereich so alles auslöst. Und wir haben natürlich auch gleichzeitig eine massive Stärkung des militärisch-industriellen Komplexes. Wenn jetzt hunderte Milliarden Euros zusätzlich in den nächsten Jahren in die Rüstungsindustrien fließen, dann haben wir nicht nur eine Verdrängung anderer Industrien, das haben wir jetzt zum Beispiel in Görlitz erlebt, ne, wo, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, da ist jetzt eine Straßenbahnfabrik, wenn man so sagen darf, die ist quasi pleite gegangen und in die Lücke stößt jetzt ein Rüstungskonzern, der da jetzt Panzer baut, ne? Und in Osnabrück ist jetzt auch die Rede davon, dass der VW-Standort von Rheinmetall übernommen werden soll. Das heißt, du hast eine Verschiebung von der zivilen Industrie zur militärischen Industrie und dieser militärisch-industrielle Komplex wird halt auch im Verhältnis zu anderen Kapitalfraktionen stärker und stärker. Und wenn man sich das geschichtlich anguckt, dann weiß man, dass es gerade der militärisch-industrielle Komplex ist, der besonders, wie soll ich das jetzt sagen, anfällig dafür ist, dann früher oder später auch auf die extreme Rechte zu setzen. Ne? Wir haben das Beispiel mit Rheinmetall. Ne? Rheinmetall ist ja, gibt es ja nicht erst seit 1945, sondern schon davor. Das waren sozusagen mit die ersten Unterstützer, wo es darum ging, Hitler stark zu machen. Andere Stahl- und Rüstungsindustrielle waren auch ganz vorne dabei. Das heißt, auch unter dem Aspekt, ne? Also ich sag mal jetzt Kampf gegen den Faschismus oder Kampf gegen rechts, ist es von dringender Notwendigkeit, dieser Entwicklung was entgegenzusetzen. Und letzter Aspekt vielleicht noch, wenn ich noch darf, der Punkt der mich auch bei den Grünen, also diese ganze Heuchelei bei den Grünen, das ist wirklich Selbstbetrug, ne, was sie da betreiben. Die sagen jetzt, wir werden dem zustimmen, diesem Aufrüstungsprogramm, weil wir haben uns jetzt geeinigt mit der CDU und mit der SPD. Und als quasi als Verhandlungserfolg wird angepriesen, dass man da jetzt ein paar Milliarden für Klimaschutz noch reinverhandelt hat. Das ist eine völlige Augenwischerei, wenn man versteht, dass der Militärsektor an sich schon ein Brandbeschleuniger ist für den CO2-Ausstoß. Also wir haben jetzt schon die Situation in Friedenszeiten, dass das Militär in Deutschland 4,5 Millionen Tonnen jährlich an CO2 ausstößt. Das ist ungefähr so viel wie 1 Million PKWs im Jahr ausstoßen. Dass die Grünen sich jetzt hinstellen und es als Erfolg für den Klimaschutz ausgeben, ist schon, naja, ist schon sehr, sehr mutig. Und ich glaube, auch an dieser Frage müssen wir dagegen argumentieren und müssen eben auch diese Verbindung von Klimawandel und Ausbau und Militarisierung eben auch ins Zentrum rücken, auch um diesen ganzen Leuten, die ehrlich für Klimaschutz sind, aber vielleicht zur Militarisierung eine andere Antwort als wir haben, müssen wir, glaube ich, in diese Frage reingehen und auch das thematisieren. Ja, nicht so gute Aussichten. Also selbst der VW-Konzern an sich hat ja auch angeboten, jetzt mitzuwirken an der Aufrüstung. Und die Frage stellt sich ja, glaube ich, für ja die ganze PKW-Industrie insgesamt, die bestimmte Anschlüsse jetzt verpasst hat. Naja, jedenfalls, wir haben es auch gerade schon gut angesprochen, wir sind ja nicht die Einzigen, die. Also Deutschland ist nicht das einzige Land, das jetzt aufrüsten möchte. Auch die Europäische Kommission will Aufrüstung, hat auch schon in der Vergangenheit da entsprechend vorgelegt und legt jetzt neue Pläne nach. Unter anderem habe ich gelesen, EU-Rüstungsfonds in Höhe von 150 Milliarden Euro. Was ist das für ein Fonds? Gibt es noch weitere Pläne? Und inwiefern knüpfen die Pläne, die jetzt neu veröffentlicht worden sind, an bereits laufende Bemühungen zum Thema Aufrüstung auf EU-Ebene an? Ja, ich glaube, wichtig ist, also erstmal gibt es ja jetzt so diese Erzählung, die ist ja jetzt in Mode gekommen, quasi der Bösewicht in Washington und der Bösewicht in Moskau, die machen die Welt halt schlechter und dazwischen liegt aber das gute Europa und Europa möchte eben quasi nur das Gute in der Welt. Und ich glaube, es ist erstmal völlig klar festzuhalten, dass die Europäische Union in dieser Auseinandersetzung nicht neutral ist, ne? Also da geht es nicht nur darum, quasi jetzt ne, Russland irgendwie in Schach zu halten in Osteuropa, seine eigene Hegemonie in Osteuropa aufrechtzuerhalten, sondern es geht auch darum, es geht der Europäischen Union auch darum, einfach in dieser generellen Zuspitzung der imperialen Staatenkonkurrenz einfach auch nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ne, es gibt ja, ne, aufstrebende Mächte wie China, wo die Europäische Union da schon sehr genau hinsieht. Und sie sind jetzt wahrscheinlich gerade noch so ein bisschen dabei, neu auszutarieren, was jetzt die neuen geopolitischen Realitäten bedeuten, dass die USA jetzt ein Stück weit umgeschwenkt sind in der Ukraine-Politik. Natürlich nicht aus Liebe zum Frieden, sondern weil sie halt sehen oder die Einsicht gewachsen ist, dass die Ukraine diesen Krieg eben auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann, und sie jetzt trotzdem noch versuchen, maximalen Profit aus der Situation herauszuholen. Aber das sind ja jetzt neue geopolitische Realitäten, vor denen die Europäische Union steht. Und ich glaube, die sind noch so ein bisschen dabei, auszutarieren, wie sie jetzt damit umgehen. Und das ist natürlich auch völlig widersprüchlich, ne? Die Europäische Union ist ja kein einheitlicher Block, sondern da gibt es totale Widersprüche, auch in der Frage, wie verhält man sich zu China und so. Aber diese Widersprüche heißen nicht Handlungsunfähigkeit, sondern sie suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist eben jetzt dieses Aufrüstungspaket. Und es ist auch nicht überraschend, dass Ursula von der Leyen dieses Aufrüstungspaket an jenem Tag verkündet hat, als auch Friedrich Merz sein Aufrüstungspaket für Deutschland verkündet hat. Da gibt es natürlich eine enge Abstimmung, beziehungsweise ist es ja nach wie vor so, dass eben Deutschland und auch Frankreich die EU-Führungsmächte schlechthin sind. Das heißt, da wird nichts vorgeschlagen, ohne Absprache mit zumindest diesen beiden Führungsmächten. Und das ist eben der Hintergrund. Der kleinste gemeinsame Nenner heißt ein großes Aufrüstungsprogramm. Es ist noch nicht so ganz genau im Detail klar, wie sie das eigentlich jetzt genau machen wollen. Also es gibt jetzt, also es ist ja von 800 Milliarden Euro die Rede, aber gleichzeitig sagt Ursula von der Leyen, dass davon eben nur 150 Milliarden quasi direkt mobilisiert werden sollen über die direkte Kreditvergabe an die Mitgliedstaaten. Und ein Großteil der Gelder, so ähnlich wie es jetzt auch in Deutschland gemacht wird, soll tatsächlich über die Lockerung der europäischen Schuldenbremse, so nenne ich das jetzt mal, soll darüber mobilisiert werden. Ne? Das heißt, da sollen jetzt quasi die meisten Mittel herkommen. Und ein dritter Bereich ist eben die Umschichtung aus anderen Töpfen. Es gibt zum Beispiel in der Europäischen Union so Töpfe, wo sie jetzt, glaube ich, rangehen wollen, für regionale Entwicklung, ne, die auch für zivile Zwecke geeignet sind, also für europäische Mitgliedstaaten, die vielleicht wirtschaftlich nicht so stark sind, die bekommen teilweise recht hohe Förderbeträge von der Europäischen Union, um beispielsweise Infrastruktur zu entwickeln, um Regionen auch industriell zu entwickeln. Und da wollen sie jetzt ran. Also sie wollen da jetzt quasi den Staaten erlauben, diese Mittel auch für Hochrüstung einzusetzen. Also so setzt sich das zusammen. Und du hast ja gerade auch schon erwähnt, oder die Frage gestellt, wie setzen sich diese Mittel oder wie setzt dieses Hochrüstungsprogramm der Europäischen Union an bestehende Programme an? Wir haben ja gerade schon über die Herstellung der Kriegstüchtigkeit im Verkehrswesen gesprochen. Es gibt schon eine ganze Reihe an Programmen, die daran ansetzen. Es gibt zum Beispiel Military Mobility, nennt sich das Programm. Das ist, glaube ich, 6 oder 7 Milliarden im EU-Haushalt veranschlagt. Da geht es dann auch schon darum, also es ist sozusagen jetzt keine Erfindung von Merz, da ging es auch schon darum, dass man die Straßen und Brücken panzertauglich macht. Es gibt auch schon eine Reihe von anderen Programmen, die jetzt gar nicht besonders neu sind in Bezug auf das neue Hochrüstungsprogramm, dass man eben bestimmte Bereiche der Rüstungsindustrie versucht zu harmonisieren. Ne? Davon ist ja jetzt auch die Rede, das wird ja dann auch immer von den Grünen und so sehr stark gemacht, dass man ja Geld sparen würde, wenn man nicht jede Waffengattung im jeweiligen Staat selber entwickelt, sondern dass man das ja gemeinsam entwickeln kann und auch gemeinsam einkaufen kann. Das ist sozusagen jetzt geplant, aber die ersten Schritte dahin, die sind eigentlich schon vorher gemacht worden, ne, mit beispielsweise PESCO. Das ist so eine Vernetzungsstruktur innerhalb Europas, wo man quasi sich schon versucht abzustimmen, dass jetzt nicht beispielsweise Frankreich genau nur Kampfjets hat und Deutschland. Oder andersrum, quasi Frankreich alle Waffengattungen hat und Deutschland alle Waffengattungen hat und dann quasi zweimal Sachen ausgegeben werden, sondern dass man da versucht auch zu harmonisieren. Das klappt aber mehr schlecht als recht, weil es da eben auch Widersprüche gibt, weil natürlich auch es da auch zwischen Frankreich und Deutschland nicht rund läuft, weil eben beide ihre jeweiligen Rüstungsindustrien natürlich bevorteiligen wollen. Aber diese Gedankenspiele, die gibt es auf jeden Fall. Und ich finde, auch hier wichtig nochmal zu sagen, dass das natürlich nicht nur defensive Maßnahmen sind, die die Europäische Union plant oder ja, also es gibt einfach eine große Zuspitzung der imperialen Staatenkonkurrenz und es bedeutet eben auch, dass die Europäische Union mit mehr Waffen, mit effektiveren Kriegsgerät dann im zweiten Schritt natürlich auch in die Lage versetzt werden soll, im globalen Süden nicht nur unter eigener Flagge dann womöglich auch wieder stärker in Erscheinung zu treten, beispielsweise in Afrika, sondern eben auch in die Lage versetzt werden soll, verstärkt auch Stellvertreterkriege mit zu befeuern. Ne? Weil ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren weiter verschärfen, dass also vielleicht nicht die direkte Konfrontation zwischen den großen Supermächten, sondern eben auch, dass man in vielen Regionen der Welt, das erleben wir ja heute schon, aber dass das eben nochmal verstärkter hervortritt, eben diese Stellvertreterkriege. Und ich glaube, darauf bereitet sich die Europäische Union vor. Ja, kommen wir mal zu der letzten Frage. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich mir so die Friedensbewegung angucke, dann würde ich sagen, die ist gerade historisch schwach. Sie ist auch, glaube ich, strukturell gealtert, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man auf Demonstrationen geht, gibt es neben kleineren linken Gruppen vor allen Dingen sehr viele alte Leute, die damit unterwegs sind. Und ja, der Nachwuchs fehlt so ein bisschen und die Massenmobilisierbarkeit sowieso. Woran liegt das? Und ich würde vielleicht sagen, dass es auch unter den Linken, also der gesellschaftlichen Linken insgesamt, eine Verwirrung bezüglich dieser Aufrüstungsfrage gibt. Also nicht nur innerhalb der Partei Die Linke, beim Reformerflügel oder auch Teilen der Bewegungslinken, sondern auch innerhalb der radikalen außerparlamentarischen Linken, in anarchistischen Gruppen und so weiter und so fort. Nicht wenige Linke sind plötzlich für Aufrüstung oder zumindest für Waffenlieferungen an die Ukraine. Und jetzt auch spätestens nachdem USA unter Trump eine außenpolitische Kehrtwende da vollführt hat. Ich würde sagen, das liegt so ein bisschen an einem verkürzten Antiimperialismus, der, wie du es auch gerade schon gesagt hast, vermeintlich ein universell wertenorientierter Westen im Kampf mit autoritär geführten Staaten wie Russland und China und jetzt eben neuerdings auch den USA sieht. Also dass sozusagen Trump eigentlich nur das vertritt, was er für die nationalen Interessen der USA hält. Also ob das jetzt nun richtig oder falsch ist, mag ja dahingestellt sein. Da gibt es ja auch immer Streitereien innerhalb von Staaten, also was ist jetzt der beste Weg, um die eigenen imperialen Interessen durchzusetzen? Dass er eigentlich nur die Maske hat fallen lassen und dass sozusagen auch jetzt die Frage von Rohstoffausbeutung und Schuldenabbezahlen der Ukraine auf jeden Fall auch unter demokratischen Präsidentschaft irgendwann aufs Tableau gekommen wäre und sich wahrscheinlich auch die Amerikaner da nicht zurückgehalten hätten mit der Durchsetzung ihrer Wirtschaftsinteressen, wird da dann ignoriert. Und ja, die Kritik der Rolle der Europäischen Union und Deutschland, also als Subimperialisten, die bisher immer sehr gut damit gefahren sind, da im amerikanischen Fahrwasser sich zu bewegen, einerseits unter dem militärischen Schutz der USA, aber andererseits eben auch, weil auch das ökonomische Projekt der USA mit in ihrem Interesse lag, zumindest teilweise, das fällt dann irgendwie aus. Also was müssen wir jetzt sozusagen als eine antimilitaristische Linke dem entgegensetzen? Also wie kann man die Friedensbewegung wieder aufbauen und wie kann man dieser Verwirrung in etwas entgegensetzen? Ja, du hast schon viele wichtige Punkte genannt. Also ich glaube, tatsächlich zentral ist diese Erzählung, dieses Narrativ von der westlichen Werteordnung wirklich offensiv zu hinterfragen. Ja, also es gab jetzt vor kurzem so ein Papier von der sogenannten progressiven Linken. Das ist eine Strömung in der Linken, die sich zur Partei Rechten zählt. Die haben so einen Satz drinne gehabt, nach dem Machtwechsel im Weißen Haus geht der Demokratie eine historische Führungsmacht verloren. Ja, das zeigt eigentlich alles, was du gerade beschrieben hast, quasi in einem Satz komprimiert. Ich würde da mal empfehlen, vielleicht mal mit älteren Chilenen oder Chilenen zu sprechen, über die angebliche demokratische Führungsmacht der USA und welche Erfahrungen sie in ihrem Land damit gemacht haben. Aber das nur beiseite. Also ich finde es total wichtig, diese herrschenden Narrative offensiv zu hinterfragen. Und ich glaube, wir stehen da heute eigentlich mit mehr Argumenten da, also wir damals auch schon, aber heute mit nochmal mehr beispielhafteren Argumenten da als vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Wir haben das Massaker in Gaza gehabt, ja? Und das ist sozusagen wirklich ein Punkt, wo auch die jüngeren Leute, die jetzt vielleicht zur Ukraine vielleicht noch nicht so eine Meinung haben oder so im linken Spektrum, da sagen dir alle, ja, du hast recht. Das, was Deutschland und die Europäische Union da in Gaza mitveranstaltet haben, indem sie Israel volle diplomatische Rückendeckung gegeben haben für ihr Vorgehen und gleichzeitig denen Waffen über Waffen geliefert haben, dadurch haben sie sich ja völlig ins Off geschossen. Also niemand glaubt mehr dieser Erzählung von Annalena Baerbock, dass es hier um eine wertebasierte Außenpolitik geht. Ne? Und auch Friedrich Merz, der sagt das vielleicht gar nicht so, aber der wird ja jetzt womöglich irgendwann in den nächsten 2, 3 Jahren den Netanyahu nach Deutschland einladen. Und ich denke, da müssen wir halt ran. Wir müssen da anhand von solchen Fragen oder auch, ne, das Vorgehen der Türkei, die Unterstützung der Türkei durch Deutschland, ich glaube, das muss man immer wieder auch betonen, dass es eben nicht diesen Kampf gibt zwischen den sogenannten demokratischen Staaten auf der einen Seite und den autoritären Staaten auf der anderen Seite, dass das nicht stimmt. Und das kann man eben auch durchdeklinieren, warum das nicht stimmt. Und ich glaube, wir müssen halt eben deutlich machen, dass es eben kein Kampf um Werte ist, sondern ein knallharter Machtkampf kapitalistischer Staaten, die um die Neuaufteilung der Welt ringen. Und da macht es, glaube ich, auch Sinn, die Kernbotschaft von Jean Jaurès wieder hervorzuholen, ne? Der französische Sozialist, der damals gesagt hat, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Und das dann aber auch durchzudeklinieren. Ne? Was heißt denn das konkret? Was sind die geopolitischen Auseinandersetzungen? Welche wirtschaftlichen Interessen verfolgt die Europäische Union beispielsweise auch in der Ukraine? Und da bin ich jetzt gar nicht, also ich weiß, dass da auch manche pessimistisch sind, das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, dass man da gar nicht so pessimistisch sein muss, weil ich schon erlebe, dass es ein zunehmendes Unbehagen zumindest gibt innerhalb auch der jüngeren Generation, die sich jetzt gerade politisiert hinsichtlich dieser ganzen Militarisierung. Also jetzt mal auf die Linke zu sprechen zu kommen, ne? Es ist schon so, dass wir, also das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Es ist, glaube ich, auch relativ normal, dass viele neue Mitglieder, nicht alle, aber viele jetzt erstmal so, ich sag mal, eher mit einem linksliberalen Bewusstsein zur Partei kommen, mit einem ehrlichen Bewusstsein, die AfD zu bekämpfen, den Rechtsruck zu bekämpfen, für mehr soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Und genau, das ist erstmal normal. Wir hatten jetzt aber auch eine Debatte in Niedersachsen. Da war ich eingeladen zu einem Kurzvortrag zur Militarisierung. Das waren viele, viele Neumitglieder mit in dem Zoom dabei. Und ich erlebe das jetzt gar nicht so, dass jetzt sozusagen von der Mehrheit der neueren Leute jetzt so eine Volksverpetzer-Rhetorik an den Tag gelegt wird, sondern eher fragend auch an die Sache rangegangen wird, ne? Dass Leute halt auch viele Fragen dann mitgenommen haben und ich da eher eine offene, solidarische Diskussion erlebt habe, die dann am Ende auch eher in die Richtung ging, was können wir jetzt eigentlich tun gegen die ganze Militarisierung? Aber die Linke müssen, also in der Linken müssen die Diskussionen natürlich geführt werden. Also sozusagen, was ich so höre, auch aus den einzelnen Ortsgliederungen, ist immer dort, wo auch Leute sind, die da fundiert auch Argumente liefern auf einer materialistischen Grundlage, dass da auch einfach ja die Leute auch einen Schritt nach vorne machen, sage ich jetzt mal. Und es lohnt sich da auf jeden Fall mit reinzugehen. Das ist jetzt erstmal sozusagen jetzt die Sicht eines linken Aktivisten. Ich finde aber auch völlig nachvollziehbar, wenn Leute sagen, ich bin woanders aktiv, in kleineren Gruppen oder in anderen Bereichen, in Bewegung. Und da hast du ja auch schon einen richtigen Punkt genannt, ne, dass es wirklich eine Schwäche gerade ist der Friedensbewegung, dass sie es nicht geschafft hat, sich in Anführungsstrichen zu reproduzieren, dass neuere Leute herangebracht worden sind. Das hat viele, viele Gründe. Das eine ist natürlich, du hast auch eine gewisse Verbissenheit, die völlig nachvollziehbar ist, ne? Das heißt, die Gruppenstrukturen in der alten Friedensbewegung, die sind relativ unzugänglich. Das heißt, da wird nicht so offen darüber diskutiert, wenn da Leute kommen mit neuen Fragen, weil die alte Friedensbewegung ja auch die Erfahrung gemacht hat, 1999, dass innerhalb von kürzester Zeit viele Friedensgruppen auseinandergefallen sind, in dem Zeitpunkt, wo Rot-Grün diesen Krieg gegen Jugoslawien beschlossen hat und plötzlich ganz viele Teile, die noch dabei waren damals aus SPD und Grün, plötzlich in eine ganz andere Richtung gedampft sind. Und daraus entstand, glaube ich, auch so ein Misstrauen gegenüber, ich sag mal, Leuten, die jetzt vielleicht nicht schon die stabilsten Positionen haben, aber es ist ja wichtig, sich irgendwie zu öffnen. Ich glaube aber trotzdem, dass sich auch abseits der alten Friedensbewegung einfach vieles formiert. Es gibt jetzt in vielen Städten auch mit vom SDS, unserem Studierendenverband oder der Linksjugend mit vorangetrieben, diese Jugendbündnisse gegen Wehrpflicht, wo jetzt vielleicht noch nicht die Massen hinströmen zu den Demonstrationen, aber doch ein Ausdruck auch davon da ist, dass dieses Unbehagen auch unter jüngeren Leuten wächst, ne? Oder jetzt auch dieses Buch, was jetzt ziemlich durch die Decke geht von dem Ole Nyman. Ich teile nicht alles, was er in anderen Fragen so vertritt, aber ich finde es erstmal gut, dass da jetzt so quasi ein Buch reichweitenstark veröffentlicht worden ist, der einfach Frontalwiderspruch zu diesem ganzen Militarismus formuliert, indem er halt sagt, ich werde nicht für Deutschland sterben. Und ich finde, da kann man schon überlegen, auch, ich sag mal, von antikapitalistischer Seite her daran anzuknüpfen und da auch vielleicht ergeben sich da auch neue Wege, um vielleicht dann doch irgendwann auch wieder zu einer starken Antikriegsbewegung auf der Straße zu kommen.